Iris Elegantissima, Hörspiel von Barbara Frischmuth. Regie Götz Fritsch. Nymphenburg, hier ist Nymphenburg. Nymphenburg. Ich sehe nur Papageien. Große Majolika-Papageien über einem Meer von Blumen. Wo sind bloß die Nymphen hingekommen? Noch nie was von Nymphensittichen gehört. Als gäbe es hier Nymphensittiche. Schlicht und einfach abwegig. Was ist abwegig? Weggesperrt. Alle weggesperrt. Würden sich ansonsten in den Peronienblüten verlieren, heißt es. Lauter Chinesinnen. Und Japanerinnen, sag ich. Lauter Chinesinnen. Mit geschlitztem Laub. Mama! Schau mal hier! Muttertag. Ich war nie Mutter. Werde nie Mutter sein. Hätte schon gar nie meine Mutter sein mögen. Oder Mutter meiner Kinder. Halbdramatische Vorstellung. Angenommen, ich hätte das kleinere losgezogen, wäre Juristin geworden, hätte nebenher Kinder gekriegt und alles, was so dazugehört. Ein Gedanke zum Anfreunden. Halt die Eistüte gerade, mein Liebling. Im Grunde schüttelt es mich. Doch dein Eis acht, mein Liebling. Mama! Was ist denn nun schon wieder? Mama, der Hund hat an meinen Eis. Es ist, als wäre von heute auf morgen der Sommer ausgebrochen. Mama! Was hast du gesagt, mein Liebling? Mama, der Hund hat an meinen Eis geschleckt. Davon kann man Mama, Würmer kriegen. Mama, der Hund hat an meinen Eis geschleckt. Und dann ist es mir in die Schuhe gekippt. Was? Ja, warum hast du das nicht gleich gesagt? Viel zu viele Menschen um die Wege. Allein wenn ich an all die möglichen Begegnungen denke. Angenehme und unangenehme. Die Mutter des Schwagers meiner gewesenen Frau ist mit mir nicht verwandt. Gottlob. Ich schulde ihr also keine Blumen. Nicht eine einzige. Auch nicht an einem Tag wie diesem. Selbst dann nicht, wenn ich sie in der Menge der hier ausgestillten Mütter wiedererkennen sollte. Deine Mutter trägt meiner Mutter die Handtasche. Ja, deine Mutter hat sie fallen lassen. Sie sieht ja heute gar nicht gut aus. Sie hat Hitze auch früher nur schlecht vertragen. Sie scheint ziemlich schwach auf den Beinen. Warum hat sie sich auch eine Klimaanlage einbauen lassen? Aber das war ja ihre Idee. Am heutigen Tag in den botanischen Garten. Vorführung im Park. Kinder, Enkel, Gegenschwieger. Siehst du, wie sie schon in Richtung Café zieht? Ach, meine Mutter hat heute Morgen noch gejoggt. Sie sagt, sie will mindestens 100 Jahre alt werden. Oh, bis sie eines Tages der Schlag trifft. Joggen ist nichts für alte Weiber. Also ich meine, wenn man so gut beisammen ist wie meine Mutter, dann kann man auch nicht über 70 joggen. Unerhört. Fit as fit can. Wie viele Menschen den Fuß zum Schritt heben. Der Kies gibt nach, rutscht auseinander, Stein reibt sich an Stein. Mütterliche Schritte, väterliche Schritte. Kindliche Schritte, großväterliche Schritte, großmütterliche Schritte, Enkelschritte, Bruder- und Schwesterschritte, Tanten- und Onkelschritte, alleinstehende Schritte. Warum bin ich bloß hierher gekommen? Ausgerechnet an so einem Tag. Meine Schritte. Ob ich meine Schritte erkennen würde? Wenn jemand sie mir auf einem Tonband vorspielte. So wie ich gelernt habe, mein Spiegelbild zu erkennen. Aufpassen, habe ich gesagt. Nicht fallen lassen. Und jetzt blutest du auch noch. Weil er mir ein Bein gestellt hat. Wer hat dir ein Bein gestellt? Ich habe niemanden gesehen. Weil er sich ganz schnell im Gebüsch versteckt hat. Wo im Gebüsch? Da drüben. Wollte er was von dir? Dass ich mit ihm ins was? Gebüsch gehe. Bind doch dem Kind endlich dein Taschentuch ums Knie. Wie viele Taschentücher soll ich denn noch einstecken? Allein die Idee. Ich weiß gar nicht, wie sie mir in den Kopf kommen konnte. Mir kommen so viele Ideen in den Kopf. Unterschwellige Beeinflussung oder so. Ein Werbespot, den ich gar nicht bewusst gehört habe und der mich manipuliert hat. So sagt man doch, wenn man etwas tut, wozu man sich von alleine nie aufraffen würde. Man ist manipuliert worden. Blütezeit, Tag der Strauchpfingstrosen. Betörende Blumendüfte, das Aroma des Frühlings, weiß der Kuckuck. Wenn der Kuckuck ruft, muss man ihm Geld umrühren. Warum? Dann wird's mehr, sagt meine Großmutter. Münzen oder Papiergeld? Na, in Schecks vielleicht. Bist du immer so begriffsstutzig? Nur wenn ich mit Mädchen rede. So schaut das also aus. Glaubst du, der ist echt? Der Kuckuck? Nein, der Mann da. Der hört sich selbst zu entgehen zu. Auf der Suche nach mehr Natur und weniger Rabatten bin ich auf die Götterblume gestoßen. Dodekatheon media. Erinnert entfernt an Zyklamen. Farblich. Und von der Blüte her. Nur an wesentlich höheren Stielen. Bergwärts. Ein aufgeschütteter Hügel. Und hinter jeder Biegung ein Kind, das in der Nase bohrt oder im Boden stochert. Als hätte jemand einen Sack aufgeschlitzt, aus dem sie alle hervorgekollert sind. Ich mag Glockenblumen und Akeleien. Das meiste ist ohnehin angeschrieben und daher erkennbar. Es sei denn, die Pflanzen halten sich nicht an die Schrift, wuchern oder sind längst verkommen. Das hier ist doch nie im Leben eine Anemone. Das hier sogar ich. Ihr Kleiner pinkelt ja auf die Nachtviolen. Was für Nachtviolen? Na, die hübschen Weißen da. Genau, wo der Strahl hingeht. Emil, ich habe gesagt, du sollst dich hinter einen Baum stellen. Dort vorne ist ein Baum. Ja, das ist eine Zwergföhre. Der tut das auch nicht gerade gut. Was würdest du denn sagen, wenn dich jemand anpinkelt? Wenn ich Baum sage, Emil, dann meine ich Baum. Hätte ich in die Hosen machen sollen. Diese erstaunliche Vielfalt. Eine ausgezeichnete Genetikerin, Mutter Natur. Schon wieder Mutter. Reimt sich denn alles auf diesen Tag? Um die Vielfalt würdigen zu können, muss man sie sehen lernen. Namen, Namen, Namen. Benennen führt zur Unterscheidung. Doch wozu? Wozu sollte ich diese Blumen unterscheiden lernen? Als bloße Denksportaufgabe? Oder fördert es mein Berufsleben? Berufsleben ist gut. Welchen Beruf habe ich eigentlich? Ich. Wenn ich alles hinter mir gelassen habe und mich gerade erst neu erfinde, als einen, der sich fragt, warum er Blumen voneinander unterscheiden lernen soll. Und für welche Art Leben, der ich mit dem Leben bereits abgeschlossen hatte. Und dabei habe ich eben erst gelernt, meinen eigenen Schritt zu erkennen. Opa, was ist dein Genosse? Das verstehst du nicht. Es war einmal. Dann? Als der Opa jung war. Lass den britischen Löwen brüllen, zahnlos fletschende Sphinx. Heute ist nicht der 1. Mai. Hast du das noch immer nicht kapiert? Heute ist Muttertag. Verstande, wo? Bis gleich, dann wird die Genosse. Na klar, und das sind Essig und Öl. Links, links, links. Die Anstrengung zu unterscheiden ist für jeden von uns eine spezielle. Wir spezialisieren uns auf bestimmte Bereiche, sind somit notgedrungen Spezialisten geworden. Hochspezialisierte Spezialisten in labilen Gemütslagen. wie ich heute Morgen gelesen habe. Das periodisch wiederkehrende Gefühl der Vergeblichkeit, das Leiden an der Welt, in der alles möglich erscheint und sich nichts mehr bewegt, scheint eine weit über das individuelle Bewusstsein hinausreichende Versuchung und Gefahrenlage hochzivilisierter Gesellschaften zu sein. Stand da gedruckt. Es kann mir also gar nicht gut gehen. Und das in hochzivilisiertem Zusammenhang. Meinem Auge müsste es also genügen, die Pflanzen als Farbträger zu unterscheiden. Purpurn, Grün, Violett, Braunrosa, Ocker, Elfenbeinweiß. Da schau, eine Tenuifolia. Eine was? Eine Peonia tenuifolia. Du erkennst sie an den gefiederten Blättern. Die knallrote da. Gefällt sie dir nicht? Doch, ganz hübsch. Schau, ein dalmatinischer Storchschnabel. Und da eine Zwergiris. Ich glaube, es ist ein Gingerbread Man. Willst du mir jetzt von jeder Pflanze hier erklären, wie sie heißt? Ich dachte, du interessierst dich auch dafür. Hör zu, ich studiere Chemie und nicht Botanik. Und es ist mir völlig Schnurz, wie sie alle heißen. Mir genügt, dass sie schön aussehen und womöglich gut riechen. Aber ich soll wissen, woraus Aspirin besteht. Du schluckst es ja auch. Is? Bist du völlig bescheuert? Reiß dieser Knallroten einfach die Blätter aus. Is, sag ich. Vielleicht merkst du dir dann, wie die Pflanze heißt. Wenn ich sage, ich bin bei Verstand, wie erkläre ich mir dann meine Anwesenheit in diesem Garten? Was bringt einen Mann mittleren Alters, mittlerer Bildung und äußerst mittlerer Stimmung an einem Tag wie diesem hierher? Liebe zur Natur? Das hier ist eine Anlage. Das Wachstum ist gebändigt und in Rabatten und naturnahe Pflanzungen umgeleitet. Der Gärtner entscheidet und schneidet. Aber irgendetwas muss mich hierher getrieben haben. Sehnsucht. Eine bestimmte Art von Sehnsucht. Aber wonach? Hier hätten wir heiraten sollen, mitten unter den Rhododendren. Im gestreiften Licht, das durch die langen Nadeln der Kiefern dringt. Das hätte Fotos gegeben. Mein Weiß zu dem Grün hier. Und dazu all die rosa und aprikosen, lila und rahmenfarbenen Blüten. Du hättest es nie bis hierher geschafft. Ich meine zu Fuß in den hochhackigen Schuhen, die du anhattest. Ja, Bleistiftabsätze nannte man das. Salatstecher. Fliederfarben. Die waren Fliederfarben. Schon im Standesamt sind dir die Tränen in die Augen getreten. Aus Rührung. Weil dir diese Biester von Schuhen so wehtaten. Sei nicht so gemein. Du hast sie danach von der Brücke geworfen. Erinnerst du dich nicht? Einen nach dem anderen. Wie Schmetterlinge schwebten sie runter zum Wasser und brauchten eine Weile, bis sie absoffen. Die Absätze waren nämlich aus Leichtmetall und schwammen lange oben. Kurz danach ist eine Prostituierte verklagt worden. Sie hatte mit Absätzen wie diesen einen Spanner attackiert. Und geblendet, wohlbemerkt. Aber sie ist freigegangen, denn sie hatte sich bedroht gefühlt. Also das war doch Notwehr. Wenigstens trägt man ja heute sowas nicht mehr. Ja, sag bloß, du findest die Schuhe, die die Leute in diesem Jahr tragen, schöner. Was bin ich? Schuhe, das sind Hufe, meine Lieben. Dafür sind sie. Der ich ein Gefühl der Vergeblichkeit habe. Ein Mensch. Jemand, der ein Gefühl der Vergeblichkeit hat, ist einer. Folglich muss jemand, der an der Welt leidet, auch einer sein. Bleibt nur noch die Frage, was die Welt ist. Die Welt ist alles, was der Fall ist, hat ein anderer gesagt, der auch einer war. Schon allein, weil er das gesagt hat. Alles, was der Fall ist. Fräulein, einen Eiskaffee bitte. Gesetzt den Fall, ich versuche jetzt in dem Café da drüben einen Eiskaffee zu kriegen. Fräulein, ich hätte gern einen Eiskaffee. Das glaube ich Ihnen schon, aber hier können Sie nicht sitzen. Wieso denn nicht? Hier sitzt doch keiner. Sehen Sie nicht, dass da reserviert steht? Ja, aber alle anderen Tische sind besetzt. Eben. Und Sie haben nicht einmal Ihre Mutter oder eine Frau dabei. Und wenn Sie mir jetzt ganz schnell einen kleinen, klitzekleinen Eiskaffee bringen, solange hier nur reserviert steht... Klein kann der gar nicht sein, dass ich Sie hier sitzen lasse. Das heißt, dass Sie lassen mich ungerührt verschmachten? Stellen Sie sich da drüben beim Buffet an. Sie sehen doch, dass da reserviert steht. Oder können Sie nicht lesen? Der Nächste, bitte. Flasche Mineralwasser mit Strohhalm. Stehen kann man wirklich keinen Eiskaffee trinken. Dieser Tag wird immer unerträglicher. Nachrücken, bitte, der Nächste. An einem Sonntag im Mai zu verdursten, ein lächerlicher Tod. Wenigstens würde man sich um den Blumenschmuck nicht zu sorgen brauchen. Gamassia leichtlinii. Prärielilie. Was gebe ich darum, wenn ich jetzt einer wäre, der gerade ein Pferd besteigt und durch die Prärie reitet. Im Wind durch die Grassteppe, in der vereinzelt Prärielilien wachsen. Blaue und rosafarbene. Ich hätte eine andere Vergangenheit und eine andere Zukunft. Eine ganz andere Geschichte ließe sich über mich erzählen. Ich wäre nicht der, der an irgendeinem verkommenen Institut verschrobene Studien betriebe, der den Computer mit abgestorbenem Material fütterte, um am Ende zu einem lebensverändernden Ergebnis zu kommen. Ich wäre auch nicht der, der am Samstag seinen Badezimmerboden schrubbt, an seine Hemden bügelt und der seine Katze bei sich im Bett schlafen lässt. Mama! Kannst du dir vorstellen, kommt die Peggy mit ihren weichen, warmen Lippen ganz nah an mich ran und knabbert an meinem Ohr. Du meinst, sie beißt richtig rein? Ach wo, nur so mit den Lippen. Und dazwischen schnaubt sie, schüttelt ihre Mähne und ich stecke ihr einen halben Apfel ins Maul. Du gehörst wohl auch zu den Girlies, die ständig in Ställen rumwetzen und Pferdescheiße geil finden. Bist du je schon auf einem Pferd gesessen? Da schwitze ich mir den Speck schon lieber in der Disco runter. Dich lassen sie doch noch gar nicht rein. Mich schon, aber dich nicht. Haha, habe ich mir gleich gedacht, dass du keine Ahnung von irgendetwas hast. Was machst du überhaupt hier ohne Girl? Meine Uroma sitten. Deine Uroma? Sie hat sich den Botanischen Garten zum Muttertag gewünscht. Ich lasse sie ein bisschen mit dem alten Mann da quatschen, bevor ich sie ins Palmenhaus schiebe. Kriegst du was gezahlt dafür? Meine Uroma zahlt mir die Reitstunden. Die hat selber mal Pferde gehabt auf einem Hof. Ich verstehe immer nur Pferd. Mama! Weißt du, dass man vom Reiten O-Beine kriegt? Bla, bla. Blöd. Es ist so gut wie aussichtslos. Wer sollte mich auch schon als den erkennen, zu dem ich mich gerade neu zusammensetze? Kann mich überhaupt jemand wahrnehmen? Von Zeit zu Zeit habe ich das Gefühl, unsichtbar zu sein. So, als existierte ich nur in Gedanken. Oder noch schlimmer, als wäre meine Person eine Fiktion. Als wäre ich jemandes Vorstellung, der mir nun die Stichworte zuruft, auf die zu reagieren ich nicht umhin kann. So ähnlich empfinde ich es auch. Was war das? Eine gedachte Bestätigung ihrer Gefühle. Meine Gefühle? Mir geht es leider genauso. Oder können Sie mich etwa sehen? Sehen? Ich sehe niemanden. Oder sind Sie in dieser dicken Frau mit dem Kopftuch versteckt, die von der Bank dort drüben ihre Kinder absammelt? Lassen Sie mich überlegen. Nein, ich glaube nicht, dass ich unter dieses Kopftuch gehöre. Sie existieren also nur in meinem Kopf. Das heißt, dass ich langsam verrückt werde. Die Anzeichen dafür sind bekannt. Ich glaube nicht, dass Ihre Diagnose stimmt. Auch wenn ich Ihnen im Moment keine Beweise liefern kann. Was soll ich dann Ihrer Meinung nach tun? Damit Sie für mich Gestalt annehmen? Jeder hat damit so seine Schwierigkeiten. Meinen Sie nicht? Dennoch. Was? Ich würde vorschlagen, Sie lassen sich überraschen. Ich werde dennoch verrückt. Aber es ist nicht so unangenehm, wie ich es mir vorgestellt habe. Bleiben Sie nicht mitten auf dem Weg stehen. Ihr merkwürdiges Gestikulieren konnte tatsächlich den Eindruck... Ganz wie Sie wünschen. Ich gehe also weiter. So unauffällig wie möglich. Nähere mich... im Kalthaus rechter Hand? So nennt man doch diese gemauerten, überglasten, aber ungeheizten Hochbeete. Schon möglich. Aber in diesem Fall handelt es sich um eine Art Alpinum. Sagten Sie Alpinum? Eine gute Nachbarschaft. Ab 700 Metern Seehöhe, wo die Luft klarer und der Boden karger wird. Ich vermisse das Wort frei. Höhenluft bringe ich immer mit dem Wort frei in Verbindung. Ein weit verbreitetes Klischee, aber bitte. Irgendetwas wird schon dran sein. Kennt allen Klischees. Und was bedeutet Nachbarschaft in diesem Zusammenhang? Machen Sie die Augen auf und schauen Sie. So etwas bekommen Sie nicht alle Tage zu Gesicht. Fritillaria kamtschatzensis. Ker gav gaul gauler. Komplizierter Name. Aber die schwarzbraunen Glöckchen sind allerliebst. Eine temperamentvolle, zierliche Person. Fernöstlich. Vom Wesen her eher ein Clown. Nur vermasselt sie meistens die Pointe, wenn sie einen Witz erzählt. Aber das geht vielen so. Die geborenen Witzeerzähler sind rar geworden. Dafür nehmen die zynischen Sprüchemacher zu. Das Bedauern ist ganz meinerseits. Oh, hier wird ja geradezu um die Wette geblüht. Geum Trifolium, die Centra Formosa, während sich diese Rosetten Rosularia Semper Vivoides mit ihren dreieckigen Blättern schon seit längerem in ihren Blickwinkel zu schieben versucht. Ah, Sie meinen, ich habe mir Ihren Anblick sträflicherweise entgehen lassen? Nun sehen Sie sie ja. Ein freundliches Geschöpf, im Grunde eher zurückhaltend, jedoch seiner extravaganten Form halber nicht daran gewöhnt, übersehen zu werden. Wer wird das schon gerne? Wollen wir nicht alle auf angemessene Weise wahrgenommen werden? Sie sprechen mir aus der Seele. Es kann geradezu wehtun, seinem Gegenüber nicht sogleich ins Auge zu springen. Ach. Sagen Sie mir wenigstens, ob ich Ihnen schon auf der Spur bin. Spur ist gut. Ich kann bereits Ihre Gedanken riechen. Iris elegantissima. Allein der Name. Na also? Die erlesene Schwertlilie. Ich knie auf der Stelle nieder. Sie erkennen Schönheit, wenn Sie sie sehen. Ich habe mich also nicht getäuscht. Ich erleide Sie. Hin und her gerissen zwischen Andacht und Habenwollen. Was empfinden Sie noch? Ich erliege der Bezauberung. Versuchen Sie zu beschreiben, was Sie sehen. Es überfordert mich. Nur Mut, keine faulen Ausreden. Erster Versuch. Ein cremefarbener Dom. Und auf hellem Grund braun, schwarz, olivfarben gemaserte Hängeblätter. So reden Berufsgärtner. Jemand hat mir das eingesagt. Bis vorhin habe ich unter Dom nur eine Kirche gigantischen Ausmaßes verstanden. Und Hängeblätter hätten mich eher an Efeu oder wilden Wein denken lassen. Sie geben sich Mühe. Aber ich möchte Sie in der Sprache Ihres Herzens reden hören. Ich bewundere und bestaune. Die Wörter zerfließen mir auf der Zunge. Denn die Sprache meines Herzens ist ein einziges Lallen. Sind Sie wirklich so klug? Oder einfach nur abgehoben? Wird es denn eine Rolle spielen? Ich weiß noch immer nicht, ob ich Ihnen trauen kann. Tun Sie es nicht schon die ganze Zeit? Halb und halb. Wie soll ich das verstehen? Irgendwie bin ich immer gespalten. Ich habe nämlich eine Butter- und eine Schokoladenseite. Die Schokoladenseite vermeine ich bereits zu kennen. Welches ist also die Butterseite? Diejenige, auf die ich falle, wenn etwas daneben geht. Welche Seite auch immer. Ich glaube, ich habe mir den Anblick Ihrer Menschwerdung verdient. Womit eigentlich? Weil ich schon seit geraumer Zeit mit der ganzen Macht meiner Gefühle versuche, sie in Erscheinung zu locken. Deshalb verspüre ich wohl so ein Ziehen. Dennoch. Ich schließe jetzt die Augen und öffne sie erst wieder, um in die Ihren zu schauen. Könnte sein, dass es noch ein wenig dauert. Mama! Das sage ich zu diesem Knurren. Du bist Betriebsrätin und hast 4 Kinder. Wie schaffst du das überhaupt? Würde mich auch interessieren. Da lacht sie erst einmal und zuckt die Schulter. Aber ich lass nicht locker. Sag bloß, sage ich, dass dein Mann Hausmann ist. Das wäre der erste Türke, von dem ich gehört hätte, dass er Hausmann ist. Doch, einkaufen gehen sie. Das hat auch diese Gülner gesagt. Mein Mann geht einkaufen, bringt die Kinder in den Kindergarten oder in die Schule und holt sie auch wieder ab. Er hat zurzeit nur einen halben Job. Er kocht auch bestimmte Sachen. Zum Beispiel Fleisch grillt er gerne, auch Salat kann er gut. Und dann, sagt diese Gülner, gibt es da noch ein älteres Ehepaar in der Nachbarschaft, das Kinder mag. Kaum zu glauben. Dass jemand Kinder mag? Jetzt übertreibst du aber, meine Liebe. Nein, das ist so, wie die Runden kommt. Mann hin, Nachbar her, es bleibt dir doch genug am Hals. Was sagt diese Gülner auch? In 20 Jahren, sagt sie, ist sie zum Wegwerfen. Während ich meine Pension erst so richtig genießen werde. Rackern macht hässlich. Alle Male. Dagegen hilft nicht einmal ein Peeling. Aber diese Gülner sagt, dass es ihr nichts ausmacht, weil dann ihre Kinder... Ihre Kinder? Die gehen ja weg mit den Kindern. Die sind doch längst über alle Berge, wenn man sie einmal braucht. Man kann nie genug in sie hineinstopfen. Immer ist es noch zu wenig. Aber wenn du dann tatsächlich einmal was von ihnen möchtest, erzählen sie dir nur, dass du seinerzeit alles falsch gemacht hast. Und dass sie ein Trauma davon haben. Wo ist übrigens deine Tochter heute? Auf den Kanarischen Inseln ihr Trauma auskurieren. Und was ist mit deinem Sohn? Er ist mit seiner Freundin nach Wien gefahren, um deren Trauma mit ihrer Mutter zu diskutieren. Diese Gülnur sagt, sie würden ihre Kinder anders erziehen. Diese deine Gülnur wird sich noch wundern. Glaubst du? Vielleicht machen sie es wirklich besser. Wahrscheinlich setzen ihre Töchter mal Kopftücher auf, um ihr Trauma loszuwerden. Es ist doch immer dasselbe auf dieser Welt. Und solange die sich nicht ändert, laborieren alle weiter an ihrem Trauma. Eigentlich ein Witz. Im Grunde ist alles ein Witz. Ich meine, dass wir beide uns hier amüsieren, wo wir doch Familie... Hatten, meine Liebe. Wenn du es genau nimmst, hatten. Also gut, ein Witz von mir aus. Aber wir lassen es uns doch gut gehen. Natürlich lassen wir es uns gut gehen. Komm! Ich habe uns im Café da drüben einen Tisch reservieren lassen. Und? Was sehen Sie jetzt? Wo? Auf der Bank vor dem Pfingstrosen. Ich sehe einen zarten Rücken, auf den schwarzbraunes, dichtes Haar fällt. Und jetzt? Ein Gesicht kehrt sich mir zu. Mit großen, lebhaften Augen und einem Mund, der in einem Lächeln erstrahlt. Warum kommen Sie nicht näher? Näher? Ich darf also meinen Augen trauen? Nicht nur Ihren Augen. Geben Sie mir die Hand. Mir zittern die Knie. Für mich ist es leichter, ich sitze. Und die Hände. Ich fürchte, dass sie sich bei der ersten Berührung in Luft auflösen. Dazu war die Verwandlung viel zu anstrengend. Wie heißen Sie? Sagen wir Anselm. Ich bin in einer Stimmung, in der ich am liebsten Anselm heißen möchte. Und Sie, wie heißen Sie? Ich glaube, ich heiße Susam. Zumindest in meiner alten Sprache. Ihre Hand ist so leicht und doch so glaubwürdig. Ich werde Sie jetzt küssen. Wo ich herkomme, ist es nicht üblich, Zärtlichkeiten auszutauschen, wenn jemand zusehen kann. Die meisten Menschen hier schauen gar nicht auf die Blumen, geschweige denn auf das, was auf den Bänken vorgeht. Sind Sie sicher? Jeder hat vollauf mit sich selber zu tun. Ein einziger zudringlicher Blick könnte mich im Boden versinken lassen. Was schlagen Sie vor? Ich kann nicht länger knien. Ich weiß nicht, wie lange ich mich in dieser Gestalt halten kann. Gehen wir ein Stückchen? Mein ganzes Leben habe ich mich nach jemandem, der so ist wie Sie, gesehnt. Schon als ich Ihre Stimme zu hören begann, war es um mich geschehen. Die Art, wie Sie sprechen... Wie sehe ich aus? Es fällt mir schwer, Sie zu beschreiben. Worte haben so etwas Festlegendes. Wenn ich sage, Sie haben petrolfarbene Augen, klingt das geradezu pedantisch. Wenn ich aber sage, Sie sind wunderschön... Stellt sich jeder das für ihn Schönste darunter vor? Ich habe mich noch nie gesehen, außer in Ihren Augen. Aber da bin ich sehr klein. Kommen Sie, wir finden einen Teich oder noch besser einen wirklichen Spiegel, damit Sie wissen, mit welchem Anblick Sie mich beschenken. Ich habe mich bei meiner Verwandlung an das gehalten, was ich in ihren Gedanken lesen konnte. Hier. Hier ist ein kleiner Tümpel. Ich fürchte nur, er ist zur Gänze von Wasserpflanzen überwuchert und das Wasser zu trüb, als dass ihr Bild daraus zum Vorschein käme. Laufen Sie nicht so schnell. Ich muss mich an die ständige Veränderung meiner Umgebung erst gewöhnen. Was soll denn das werden, guter Mann? Haben Sie keine Augen im Kopf? Das hier ist eine Damentoilette. Was tun Sie denn da? Sie verschmieren doch den ganzen Spiegel mit Ihren ungewaschenen Fingern. Raus hier, Sie Spanner. Sind Sie pervers oder was? Raus. Ich werde ihn gleich bei Ihnen raus mit Ihnen. Raus, weg, weg. Raus, aber sofort. Raus, weg, sofort. Weg, raus, weg, raus, weg, raus, weg, raus, raus, raus. Einen Tag wie diesem treiben sich die merkwürdigsten Gestalten herum. Wie wahr. Am letzten Muttertag bin ich hinten im Waldstück einem Exhibitionisten begegnet. Nein, Sie können sich gar nicht vorstellen, wie ich erschrocken war. Herr Irre, lauter Irre. Hm. Das ist die Maihitze, die ihn zu schaffen macht. Da müssen Sie raus und irgendwas anstellen, die armen Schweine. Mein Mitleid hält sich in Grenzen mit diesem Typen an. Wisst ihr nicht von ungefähr, dass die am Muttertag hier aufkreuzt? Die Schamlosigkeit, mit der dieser Kerl hier eingedrungen ist und vor dem Spiegel den Kasper gemacht hat. Man fasst es nicht. Ach, Hauptsache, man wehrt sich. Es ist immer gut, wenn man sich zur Wehr setzen kann. Wie schade, dass man diesen Garten mit so vielen Wesen teilen muss. Nicht alle strahlen etwas aus, so wie Sie. Diese Bemerkung macht mich sehr glücklich. Und was tun wir jetzt? Ich werde einen Platz in diesem Garten finden, wo wir ungestört sind. Am besten im Nutzpflanzenrevier. Da ist Anfang Mai noch nicht allzu viel los. Manche Bäume bilden richtige Lauben. Diese Hängeulme zum Beispiel. Kommen Sie. Hier ist das Gras so fein, dass man gar nichts unterlegen muss. Um diese Zeit finde ich den Schatten angenehm. Obgleich ich lange in der Sonne braten kann. Ihre Lippen duften wie... Susan. Das heißt in meiner alten Sprache so viel wie Iris. Susan. Es ist noch zu hell, um Zärtlichkeiten auszutauschen. Auch hier kommt gelegentlich jemand vorbei. Erzähl mir von dir. Und wo du herkommst. Ich weiß darüber nur, was man so weiß. Habe Gebirge im Kopf. Und Hirten. Die Schafe und Ziegen weiden. Karawanen. Paläste, die wie Festungen in den Berg gehauen sind. Die Grenzen zu Persien sind fließend. Da ist die Erinnerung an eine Stadt, an den Felsen geschmiegt. Das Tal von einem grünen Fluss durchbraust, der viele Schauminseln mit sich führt. Die Eiszapfen, zu denen das Wasser an den Klippen gerinnt, hängen hoch über dem Fluss, als hätte die steile Böschung Zähne gekriegt. Endlose Züge von Kamelen und Lastwagen ziehen durch das schmale Tal, den Fluss entlang, beladen mit allem, was man sich nur vorstellen kann. Aber sie ziehen bloß durch. Nur selten klettert jemand zur Stadt empor. Hochebenen und kleine, struppige Pferde, denen der Steppenwind das Fell hochbläst. Bären und Wölfe. Aber auch Gärten, die nach alten Mustern mit Blumen besetzt sind. Ich küsse deine Augen und deine Ohren. So vieler Nähe muss mir auch am Tag gestattet sein. Wir, ich meine die von meiner Art, haben immer schon Begehrlichkeit erweckt. Als Tribut kriegsgefangener Völker gingen wir an die Pharaonen. Und sogar von Perserteppichen kannst du unsere Geschichte ablesen. Mit unvernünftiger Sehnsucht sah der Mensch der Blume verbunden. Sagt, so viel ich weiß, ein Philosoph deiner Zunge. dem Garten aber sah er es durch den Willen. Du meinst, deswegen bin ich hierher gekommen? Kann gut sein. Aber du selbst, was ist deine Geschichte? Ich habe keine. In meinem Kopf ist nur Allgemeines. Das Besondere bist du. Es liegt an dir, ob ich eine Geschichte haben werde. Willst du damit sagen, dass du nur für mich existierst? Du hast mich in diese Erscheinung gelockt. Jetzt lehre mich Persönliches. Ich liebe dich. Das wird deine Geschichte sein. Ich brenne darauf, zu einer Person zu werden. Persönliche Erinnerungen zu haben. Schon in einer Stunde werde ich sagen können, vor einer Stunde habe ich dieses oder jenes getan. Zum Beispiel einen Mann umarmt, der Anselm heißt. Einen Mann umarmt, der Anselm heißt. Es ist heiß, mir tun die Füße weh und ich möchte ein Eis haben. Auch mir tun die Füße weh. Komm, setzen wir uns einen Augenblick auf diese Bank. Es ist noch ein ziemliches Stück bis zum Café. Okay. Und mit der Krücke ist es noch anstrengender. Aber erzähl mir wenigstens was. Ich weiß, du magst diesen Garten nicht besonders. Schon, aber nicht gleich den ganzen Tag. Es gibt so viele Geschichten zu den Pflanzen, vor allem zu den Blumen. Die von den Rosen und von den Lilien hast du mir schon erzählt. Und die von den Kürbissen, die dann im Herbst auf diesem Beet liegen werden? Wenn du die Geschichte von der Kürbisfee meinst, die kenne ich auch schon. Na, dann lass mich nachdenken. Was ist mit Stiefmütterchen? Fleißigen Lieschen, Kugelprimeln, Dichternarzissen oder Iris? Iris, die hat viele Geschichten. Weißt du, wer Iris in der Antike war? Opa, du weißt doch, dass ich noch nicht ins Gymnasium gehe. Sag schon. Sie war die Göttin des Regenbogens und hat die Seelen der Frauen und Mädchen nach dem Tod in die Unterwelt begleitet. Echt? Damals. So jedenfalls dachten die alten Griechen. Und wie war sie angezogen? Sie trug geflügelte Schuhe und ein Kleid aus Tautropfen, in dem sich die Gestirne spiegelten. Konnte sie fliegen? Anzunehmen. Aber meistens stapfte sie über den Regenbogen. Und was tat sie, wenn gerade niemand gestorben ist? Sie war die Botin der Götter. Damals gab es noch kein Telefon, auch kein Fax. Und E-Mail auch nicht, stimmt's? Nicht einmal ein Funkgerät. Was haben die Leute dann gemacht? Einander besucht oder Briefe geschrieben. Die Post gab es schon? Nicht so wie unsere. Man verwendete Boten. Und Iris war damals die Botin der Götter. Wie schnell war sie denn? Wenn man den alten Schriftstellern glauben darf, war sie schnell wie ein Gerücht. Gericht oder Gerücht? Gerichte waren noch nie schnell. Es heißt Gerücht. Und was ist ein Gerücht? Etwas, was eigentlich nicht stimmt, was aber doch alle gleich erfahren. Ach so, ich dachte schon, ein Gerücht wäre etwas Besonderes. Mir ist, als hätte ich dich schon immer gekannt. Vielleicht hast du das auch. Könnte nicht mehr sein ohne dich. Ich möchte dich mitnehmen. Hinaus in meine Welt. Es wird nicht gehen. Aber es gibt dich hier neben mir. Ich kann dich küssen und anfassen. Du hast eine Stimme und einen Körper. Als dein Geschöpf. Du hast als Frau zu leben begonnen, egal wer dich ins Leben gerufen hat. Deine Haut trennt dich selbst von mir und dein Blutkreislauf macht dich zu einem eigenständigen Wesen. Diese meine Haut ist noch zu dünn und vermutlich wird sie dünn bleiben. Ein böses Wort, das ihre Oberfläche verletzt, könnte mich ausbluten lassen. Ich werde es nicht sagen, hörst du? Susan, ich werde es nie und nimmer sagen. Wie sollte ich dich mit einem Wort verletzen wollen, wo ich dir, nach der ich mein Leben lang Ausschau gehalten habe, endlich begegnet bin? Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nur, dass es geschehen kann. Und wenn es kein Wort ist, wird es eine Geste sein, eine unglückliche Bewegung, aus der ein Schlag wird. Oder eine Unstimmigkeit innerhalb der Zeit. Es gibt zu viele Möglichkeiten. Woher willst du das alles wissen? Nicht ich. Irgendetwas in mir weiß es. Du liebst mich also nicht? Natürlich liebe ich dich. Wen sollte ich denn sonst lieben? Aber nicht so sehr, wie ich dich liebe. Ich habe kein Maß dafür. Dann lass es uns miteinander versuchen. Komm mit mir. Ich werde da draußen nicht überleben. Ich bin bei dir. Es kann dir nichts geschehen, solange ich bei dir bin. Wenn dein Gefühl für mich nur einen Augenblick nachlässt, werde ich meine Gestalt wieder verlieren. Es war also nichts zwischen dir und diesem Anton. Spinnst du? Wie kommst du mir auf die Idee? Und warum bist du denn gestern erst um Mitternacht aus seinem Wagen gestiegen? Ich bitte dich, nicht vor den Kindern. Die Kinder sind längst zu meiner Mutter vorgelaufen. Die kriegen garantiert nichts mit. Also warum? Spionierst du mir jetzt schon nach? Ich war gerade dabei, ins Bett zu gehen, als ich noch einmal zum Fenster hinuntersah. Anton hat mich vom Betriebsausflug nach Hause gebracht. Na und? Ich habe ja kein Auto. Und warum erst um Mitternacht? Das Auto hast immer du. Warum erst um Mitternacht? Mein Gott, wir haben noch einmal auf die gute Zusammenarbeit angestoßen. Hier höre ich dich jedes Mal, wenn es bei dir ein bisschen später wird. Das ist etwas ganz anderes. Ich bin in verantwortlicher Position. Da kann ich mich nicht an bestimmte Zeiten halten. Ach ja, und ich arbeite wohl nur, um die Zeit totzuschlagen, weil du in deiner verantwortlichen Position ja so viel verdienst, dass wir es gar nicht nötig hätten. Hier sind die Kinder eben auf die Dauer lästig. Warum musst du immer gleich unter die Gürtellinie ziehen? Ausgerechnet du. Wann nimmst du dir denn mal Zeit für die Kinder oder für mich, außer am Muttertag? Aber da bin es auch nicht ich, sondern deine Mutter, die ein wenig Zuwendung von der Familie kriegen soll. Die kümmert sich ja auch wirklich um die Kinder. Und du, ich rede von dir. Du lenkst ab, immer und immer wieder, wie ich es satt habe. Du hast dich von ihm küssen lassen. Ja, auf die Wangen. Und zu allem. Auf die Wangen. Allem Überfluss. Wie es unter guten Kollegen und üblich zu ist. Zu allem Überfluss hast du auch noch gerochen. Und dann bin ich sofort draufgegangen. Es war sein Geruch, den du mit hochgebracht hast. Unser ganzes Schlafzimmer hast du damit verpestet. Weißt du, dass du dich lächerlich machst? Schon als ich dich kennenlernte, warst du eine Schlampe. Aber ich dachte, damit ist es ein für alle Mal vorbei, wenn ich dich heirate. Und du hast 2 Tage vor unserer Hochzeit noch einmal mit deiner ehemaligen Freundin geschlafen. Die ich deinetwegen verlassen habe. Etwas spät, meinst du nicht? Du kannst sagen, was du willst. Schlampe, bleib eben Schlampe. Ich möchte dir Lust auf das Leben da draußen machen. Ich bin nicht darauf vorbereitet und weiß viel zu wenig über deine Welt. Dann werde ich dir eben beibringen, was zu wissen sich lohnt. Zusammen mit dir werde ich auch dieses Leben neu lernen. Es wird dich langweilen, alles für mich zu wiederholen. Im Gegenteil, ich werde das Staunen wiederentdecken. Das Staunen vor den alltäglichsten Dingen. Gemeinsam werden wir das Glück des Staunens erleben. Und wenn ich morgens aufwache, werde ich in deine Augen schauen? Und ich in die deinen. Und du wirst mich an der Hand nehmen? Natürlich werde ich dich an der Hand nehmen, wann immer du das möchtest. Und du wirst nicht zulassen, dass die Menschen in deiner Welt mich demütigen oder verletzen? Wer immer das versuchen sollte, bekommt es mit mir zu tun. Versprichst du, dass du nie mehr von mir verlangen wirst, als ich vermag? Versprochen. Mit dir an meiner Seite werde ich stark und erfolgreich sein. Und die Leute, für die ich arbeite, werden sagen, seit er mit dieser Frau zusammen ist, ist er unschlagbar. Du denkst, ich könnte das bewirken? Glaub mir, du wirst einen anderen Menschen aus mir machen. Und wir werden das Leben lieben. Das Leben lieben. Aber du darfst mich nie allein lassen. Hörst du? Warum sollte ich dich allein lassen? Habe ich dir nicht gesagt, dass ich mir gar nicht mehr vorstellen kann, wie ich ohne dich leben soll? Schwörst du? Was? Was soll ich schwören? Dass du mich nie allein lässt. Ich schwöre es. Bei all unseren Wünschen als Liebende. Wir werden also zusammen in einem Haus wohnen. Nur wir beide? Am Anfang nicht. Noch wohne ich in einem Haus, in dem auch viele andere Menschen wohnen. Aber später einmal, wenn ich genug verdient habe, werden wir allein in einem Haus wohnen. Und vielleicht einen Hund? Einen Hund? Lieber keinen Hund, die kratzen so viel in der Erde. Also keinen Hund. Vielleicht möchtest du einen Papagei. Oder eine Schildkröte. Oder einen Goldhamster. Passen Sie doch auf das Kind auf. Sehen Sie mich, dass das in den Rahmen steigt? Bist du immer noch hier oder schon wieder? Ach, du bist es. Würden Sie Ihren Hund? Meine Uroma hat irgendwo hier ihren Operngucker fallen lassen, als ich sie durch den Park schob. Einen Operngucker? Wieso denn das? Aber ja, damit sucht sie in den Bäumen nach entflogenen Sittichen. Du weißt doch, es gibt immer welche, die aus den Käfigen abhauen. Angeblich kommen sie alle her und leben dann hier in den Bäumen. Und im Winter erfrieren sie. Wahrscheinlich fliegen sie ins Palmenhaus. Und die Gärtner fangen sie ein und verkaufen sie wieder. Woher soll ich das wissen? Hilf mir lieber suchen. Es ist so ein kleines, schwarzes Ding mit Scharnieren zum Verstellen. Und was kriege ich, wenn ich den Operngucker von deiner Uroma finde? Na was schon, meine Telefonnummer. Da behalte ich ihn lieber selber. Anselm. Ich möchte, dass in diesem Augenblick die Zeit stehen bleibt. Wir beide, Arm in Arm, im Gras liegend und die Sonne scheint. Demnächst werden wir aufstehen, zum Tor hinausgehen und in einem gemeinsamen Leben ankommen. Wieso können wir nicht hierbleiben? Weil man uns aus diesem Garten vertreiben wird. Um 18 Uhr werden alle Besucher ausgesperrt. Wir werden nie mehr so glücklich sein wie jetzt. Nie mehr werden sich unsere Körper so natürlich aneinander fügen. Sag das nicht. Unser gemeinsames Leben fängt gerade erst an. Ich habe Durst. Die Menschen werden für deine Schönheit dankbar sein. Du wirst sie anlächeln und sie werden dir die Steine aus dem Weg räumen. Mein Hals fühlt sich ganz trocken an. Ist hier irgendwo ein Brunnen? Und etwas von deinem Glanz wird auch auf mich abfärben. Die Menschen werden denken, dass an mir schon was dran sein muss, wenn ich ein Wesen wie dich am Arm führe. Ich brauche dringend einen Schluck Wasser. Ja, dann komm. Komm, wir gehen zum Café rüber und trinken was. Um diese Zeit ist nicht mehr so viel los. Da bekommen wir sogar einen Tisch. Es geht nicht. Warum soll es nicht gehen? Komm, steh auf, stütz dich auf meinen Arm, wenn du müde bist. Ich bin am Austrocknen. Ich hätte gleich zu Anfang etwas trinken müssen. Komm schon, du schaffst es. Es ist zu spät. Ich bin viel zu erschöpft. Dann hole ich Wasser. Bleib ruhig hier liegen. Ich komme gleich wieder. Es ist wirklich besser, wenn du jede Anstrengung vermeidest. Ich laufe so schnell ich kann. Anselm. Gedulde dich einen Augenblick. Ich bin gleich wieder da. Anselm. Du hast geschworen, mich nie allein zu lassen. Es ist Anfang Mai schon so heiß sein kann. Möchte wissen, wann die hier gießen. Sieh dir die Blumen an, manche hängen schon ganz schlaff in den Beeten. Wahrscheinlich früher morgen, bevor sie den Garten für die Besucher öffnen. Heute werden sie auch noch am Abend gießen müssen, wenn sie nicht wollen, dass ein Teil der Pracht bis morgen hinüber ist. Ganz schön viel Arbeit, so ein Garten. Sag ich auch immer, wenn Jochen damit anfängt, ein Häuschen mit Garten. Letztlich bin immer ich es, die rackert und im Garten erst recht. Da kannst du Gift drauf nehmen, alleweil. Bist du? Ich habe gleich zwei Flaschen Mineralwasser gekauft. Susam, erschreck mich nicht so. Wo hast du dich versteckt? Susam! Susam! Susam! Alles mitgespart. Auch auch die Regenbogen für dich. Das heißt weggesperrt, ausgebleicht. Schlicht und einfach verblichen, die Regenbogenfarben. Kommen frühestens im nächsten Jahr wieder. All die Perserinnen, Anatolierinnen, Syrerinnen, Ägypterinnen mit den dunklen Hängeblättern. Elegant. Äußerst elegant. Und voller Farben. Wie der Regenbogen. Iris Elegantissima. Hörspiel von Barbara Frischmuth. Mit Peter Simonischek und Julia Stemberger. In weiteren Rollen Peter Färber, Hagnot Elischka, Thomas Stolzetti, Gundula Rapsch, Olivia Schillavi, Helma Gauthier, Johanna Mertins, Daniela Dadieu, Anne Mertin, Gunther Lemmert, Hertha Block, Tiang Yang, Alexander Czernik, Harald Hart, Theresa Mühlegger, Tommy Enenkel, Benjamin Dadieu, Florian Scholz, Felix Häusler, Rebecca Horner, Agnes Schlager und Marc Frankl. Tongestaltung Elmar Peinelt und Josef Rehlinger, Regieassistenz Wolfgang Stahl, Regie Götz Fritsch. Eine Produktion des Österreichischen Rundfunks mit dem Südwestrundfunk 2001.